Ständig werde ich ausgelacht, eher verletzend angemacht, stückchenweise umgebracht. Tag und Nacht krieg ich von der Menschheit beigebracht, dass sie mich hasst und nicht teilhaben lässt. Keiner mag mich und ich red das gar nicht erst schön. Sie wollen mich am liebsten aufgehängt sehen. Und wenn ich Freunde hätte, würden die sich schrecklich schämen. Zögert nicht, seid so gut und tretet mich, hackt auf meinen Wunden rum. Danke für die Zuwendung. Hier bin ich, seid so schlecht und lästert über mich. Ist mir schon recht, dass ihr noch von mir sprecht. Keiner mag mich und ich red das gar nicht erst schön. Sie möchten mich am liebsten aufgehängt sehen. Und wäre ich George W., es könnte mir kaum schlechter gehen. Ich zahle meinem Arbeitgeberlohn. Mein Vater sagt, er hätte keinen Sohn. Und meine Mutter hätte mich am liebsten abgetrieben. Aufgehängt sehen, selbst wenn ich Paris Hilton wäre, könnte es kaum schlimmer stehen. Ich zahle meinem Arbeitgeberlohn. Mein Vater sagt, er hätte keinen rundum brauchbaren Sohn. Und meine Mutter hätte mich gern für alle.